Zum 70. Gründungstag der Demokratischen Front für die Vereinigung des Vaterlandes fand am 21. Juli im Kulturpalast des Volkes in Pyongyang eine zentrale Veranstaltung statt. Daran nahmen teil Kim Jong-nam, Kim Gi-nam, Roh Du-chol, der Vorsitzende einer befreundeten Partei, die Vorsitzenden des Zentralvorstandes der Demokratischen Front für die Vereinigung des Vaterlandes, die Funktionäre der Massenorganisationen, Ministerien, zentralen Institutionen und der betreffenden Bereiche, die ehemaligen unbekehrten Dauerhäftlinge aus Südkorea und die Werktätigen in der Stadt Pyongyang. Zugegen waren dabei auch die in der sozialistischen Heimat weilenden Auslandskoreaner. Kim Gi-nam, Mitglied des Politbüros und stellvertretender Vorsitzender des ZK der Partei der Arbeit Koreas, unterstrich in seinem Referat: Genosse Kim Il-sung habe vor 70 Jahren die Demokratische Front für die Vereinigung des Vaterlandes gegründet. Es sei ein historisches Ereignis gewesen, das einen epokalen Anlass dafür gab, die dauerhafte Spaltung des Territoriums durch die äußeren Kräfte zu verhindern, die völlige Souveränität und Unabhängigkeit der Nation zu verwirklichen und das Land wieder zu vereinigen. Die Idee und Linie des Genossen Kim Il-sung für den großen Zusammenschluss der Nation und seine unvergänglichen Verdienste seien dank der klugen Führung vom Genossen Kim Jong-il von Jahrhundert zu Jahrhundert und jahrzehntelang glänzend fortgesetzt worden. Diese Idee und Linie, die Kim Il-sung und Kim Jong-il begründet und weiter vertieft und entwickelt hätten, würden heute durch die hervorragende und bewährte Führung vom Genossen Kim Jong-un glanzvoll fortgesetzt und weiterentwickelt. Alle sollten sich getreu der Führung von Kim Jong-un unter dem Banner des Kim Il-sung-ismus, Kim Jong-il-ismus für den Aufbau eines starken sozialistischen Staates, für die selbstständige Wiedervereinigung des Vaterlandes und für den endgültigen Sieg der koreanischen revolutionären Sache tatkräftig einsetzen.